im Deutsch. Und wir machen weiter, inshallah, mit der Erklärung von Riyad Salihin. Deshalb Geduld mitbringen, Barakallahu fikum. Übrigens, die Unterrichte, die fangen jetzt ab. Wir haben noch 20 Minuten jetzt verloren. Es gab eine große Debatte hier bei uns mit einem Bruder. Ja, der will debattieren. Der bereitet uns vor, dass er in Talkshows kommt. Aber ich weiß nicht, bei welchem Talkshow. Ah, der will ein Buch anstatt Sarrazin schreiben. Ja. Wäre er Sarrazin gewesen, hätte er was anderes geschrieben. Er hätte den Muslimen gesagt, lernt eure Religion und praktiziert eure Religion in Deutschland richtig oder fährt nach Hause. Ja, Sarrazin liebt dich, da habt ihr dir das gesagt. Herr inshallah. In alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد نخمل unser Unterricht سفر ابو شون دويتش بارك الله فيكم deshalb sollte man Geduld mitbringen und wir sind bei Kapitel 32 bei Kapitel 32 Vorzug der Schwachen Schwachen unter den Muslimen und der Unbedeutung von den Armen Und wir waren bei Hadith 258, bei mir, bei euch Hadith ist, wir haben 5, glaube ich, Unterschied. Ihr habt jetzt 253. Könnt ihr mich gut hören, denn etwas war klar, tippen, eine 1 oder eine 7 oder ich will. Okay, خير. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع أي ألا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير ملء الأرض مثل هذا هذا خير من ملء الأرض مثل هذا الحديث عند البخاري ومسلم الحديث فيه أن الضعيف المؤمن من المسلمين الذي يلتزم بدينه خير من الذي عنده شرف وجاه ومال والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأجسام ولا ينظر إلى الصور ولا إلى الجاه ولا إلى الشرف ولا إلى النسب ولا إلى اللباس ولا المركوب ولا إلى المسكون وإنما الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلب والعمل فإن صلح القلب بين الرجل وبين ربه وإن صلح العمل فهذا خير الناس حتى لو كان من أفقر الناس حتى لو لم يكن له لا نسب ولا وجاهة ولا شرف ولا صورة ولا لباس ولا مركوب ولا مسكون بين الناس فلذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مثالا عظيما في هذا الحديث أن الناس لهم نظرة للإنسان ولكن نظرة الناس ليست كما الله سبحانه وتعالى فقال له ما رأيك في هذا وفي هذا جواز أن تسأل إنسانا ما رأيك في آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وهذا ما فيه شيء من الغيبة ولا من نميمة وأنا ما رأيك في هذا فقال هذا حري به حري أي حقيق حقيق به. إن قال ما يسمع له. من الأول عفوا الشريف إن قال يسمع له. يتكلم الناس تسكت لأنه شريف بين الناس ذو نسب ذو جاه ذو مال. وإن خطب ينكح يعني يعطوه. وإن شفع يشفع يعني يشفع في مسائل كثيرة. فمر رجل آخر وهو من ضعفاء المسلمين فقال هذا إن قال لا يسمع، إن خطب لا يعطى، وإن شفع لا يشفع. فقال له انظر هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وطبعا هذه فيها تزكية لهذا الرجل بالذات، ما نستطيع أن نعمم على كل الناس، وأنما زكاه النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك الوجاهة هي الوجاهة عند الله وليست عند الناس. فكم من رجل عند الناس هو وجيه ولكن عند الله هو في أسفل سافلين، قد يكون من المنافقين. وكم من رجل هو عند الناس ليس بشيء ولكن عند الله هو في أعلى عليين. والأنبياء خير مثال، الأنبياء رعوا الغنم، ما في من نبي إلا رعى الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم. اليوم انظر إلى راعي غنم خاصة في المجتمعات، في مجتمعات المسلمة عموما، راعي الغنم ينظر إليه على أنه ليس بشيء. ولكن الأنبياء رعوا الغنم، والأنبياء ما كانوا أصحاب أموال في أقوامهم ولكنهم خير الناس. ذاك الخيرية هي خيرية القلب والعمل، القلب والعمل، وليست الخيرية بالنسب والشرف والمال والمسكون والمركون إلى غير هذه الأمور. فنسأل الله العافية والسلامة. أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه اتصيلته فوق النس أينست زاسن فيا بعد القفيت محمد صلى الله عليه وسلم als ein Mann an uns vorbeiging. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte einen von uns, was denkst du von diesem Mann? Der Mann antwortete, ich denke, er ist ein edler Herr. Bei Allah, er kann erfolgreich um die Hand jeder Frau bitten, ohne dass man ihn zurückweist. Und für jeden erfolgreich vier Sprachen einlegen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam schwieg. Danach kam ein anderer vorbei. Und der Gesandte Allah fragte jenen Mann wieder, und was denkst du über diesen? Er antwortete, O Gesandte Allah, das ist irgendein armer Muslim. Bei Allah, man wird ihn ablehnen, wenn er um die Hand einer Braut bitten sollte und ihn zurückweisen, wenn er für jemanden sprechen sollte. Und kein Mensch würde ihm zuhören. Daraufhin sprach der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, dieser arme Muslim ist in der Waagschale Gottes besser als alle Bewohner der Erde des anderen Types. Das war Al-Bukhari Muslim. Das heißt, das Hadith ist so. Damit wir das verstehen, bitte. Und zwar, erstmal, du kannst jemanden fragen, was denkst du von dem? Oder was denkst du von dem? Das ist kein Rieber und kein Nehmer. Das ist keine schlechte Sache. Du sagst, was ist deine Meinung über diese Person? Das ist kein Problem. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wollte seinen Gefährten etwas beibringen, dass sie etwas verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala, bei Allah subhanahu wa ta'ala ist wichtig, was du im Herzen hast und was du tust. Also deine Werke zählen. Und innerlich und äußerlich, das zählt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Bei Allah subhanahu wa ta'ala zählt nicht, ob du von der besten Familie bist, ob du am reichsten bist, ob du alles hast, ob du schön aussiehst oder schlecht aussiehst. Das spielt keine Rolle. Was eine große Rolle spielt bei Allah subhanahu wa ta'ala, ist, was du tust und was du verinnerlichst. Und deshalb hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seinen Gefährten dies erklärt. Ein Mann kam vorbei, er sagte, was denkst du von ihm? Der Mann ist bekannt, der ist reich, der ist von den Menschen, die bekannt sind. Der Prophet, dieser Mann sagte ihm, dieser Mann, Wenn er eine Frau heiraten will, dann werden die Leute ihn nicht zurückweisen. Der wird die Frau bekommen. Und wenn er Fürsprache leisten will oder etwas um was bitten will, dann werden die Leute ihm das geben. Und wenn er auch etwas sagt, die Leute werden zuhören, weil der Mann bekannt ist. Der ist bekannt. Der andere, dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagte nicht, er hat seine Meinung nicht dazu geäußert. Dann kam der zweite. Und er war ein armer Muslim. Arm. Der Prophet sagte, was denkst du über den Lernen? Er sagt, das ist ein armer, ein schwacher Mensch von den Muslimen. Wenn er eine Frau haben will, dann wird er nicht bekommen. Und wenn er Fürsprache leisten will, dann wird er nicht bekommen. Und wenn er sagt, die Leute werden ihm nicht zuhören. Der Prophet sagte, dieser ist besser wie die Erde als der Erste. Das heißt, wir können das nicht beurteilen, wer besser und wer schlecht ist, nur an einem Maß. Das heißt, es gibt ein Maß bei uns in unserer Religion. Das heißt, dein Wissen, dein Praxis, dein Herz, dein Tat, dein Werk. Das macht dich besser. Nicht dein Vermögen, nicht dein Geld, nicht deine Position, nicht deine Familie, nicht deine Macht. Es mag sein, dass eine Person von der besten Familie ist, der hat die Macht, der ist schön, der sieht schön aus, der ist Adel und so weiter. Aber das spielt bei Allah überhaupt keine Rolle. Sondern was bei Allah subhanahu wa ta'ala spielt, ist deine Praktizierung. Deshalb arm und schwach, aber praktizierst du deine Religion und bist du gut zu deinem Schöpfer, du bist dann besser tausendmal als derjenige, der reich und alles hat und von der besten Familie ist, aber der macht nichts für Allah. So ist die Regel bei uns im Islam. Und dazu auch, subhanallah, es gibt eine sehr schöne Sache hier, dass wir das Erscheinungsbild täuschen. Das Erscheinungsbild täuschen. Und es kann sein, dass eine Person bekannt ist bei den Leuten und sehr gut ist bei den Leuten. Die Leute denken, ah, das ist ein guter Mann. Aber diese Person geht in die Hölle. Und die andere Person ist schwach, die Menschen vielleicht auch, die beleidigen ihn. Aber diese Person, weil er richtig gläubig ist und er praktiziert die Religion richtig, dann kommt er ins Paradies. Und derjenige, der ins Paradies kommt, hat gewonnen. Und derjenige, der in die Hölle geht, hat verloren. Und deshalb hier muss ich etwas bemerken. Und zwar, am wichtigsten ist, dass man mit Allah, dass Allah mit uns zufrieden ist. Das ist am wichtigsten. Und dass Allah, subhanahu wa ta'ala, dass er die Person beurteilt als eine gute Person. Nicht, was die Menschen sagen. Es kann sein, dass die Menschen von einer Person gut denken. Aber diese Menschen, es gibt das überall. Es ist eine Person, die Menschen sagen gut. Aber wenn du diese Person betrachtest, die Person ist Katastrophe, die ist überhaupt nicht gut. Aber was ist gut und gut? Es gibt zwei Arten von gut. Gut zu Allah und gut zu Menschen. Der gläubige Muslim sollte gut zu Allah sein und zu Menschen wird er gut sein. Aber dass du nur gut zu den Menschen bist und du bist nicht gut zu deinem Schöpfer, dann ist das dieses Hadith. Du bist gut zu den Menschen, dann bist du gut. Aber bei Allah ist diese Person überhaupt nicht gut. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Eigenschaft geben, dass er mit uns zufrieden ist und dass wir gut zu ihm sind, dass wir eine Rangstufe bei Allah subhanahu wa ta'ala erreichen. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار فيها الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها رواه مسلم ولكليكما علي ملؤهما رواه الحديث رواه مسلم احتجت الجنة والنار أي كل واحدة تدلي بحجتها أي ببراهينها وبكلامها. طبعا وهذا من أمور الغيب لأن الجنة والنار كيف يعني ستحتج؟ يعني تكلم كيف؟ هذا ما نعرفه، هذا ما نعرفه لأنه هذا يحير العقول، يحير العقول. فهذا من أمور الغيب، من أمور الغيب التي ما علمها، فنحن طبعا نؤمن بها. لأنه أي إنسان سيسألك كيف الجنة والنار جمادات، جمادات ليست أحياء، فكيف تحتج؟ الذي أنطق الإنسان، ينطق الحجر وينطق الشجر وينطق كل شيء، فهذا مربوط بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، كما أن الإنسان ستنطق أعضاؤه يوم القيامة، ستنطق أعضاء اليد والرجل، ستتكلم يوم القيامة، تشهد عليه، والجلد سيشهد عليه. فلذلك بارك الله فيكم، الجنة والنار احتجت. فقالت النار، فقالت النار في الجبارون من أصحاب الغلظة والقسوة، المتكبرون أصحاب الترفع والعلو الذين يظلمون الناس ولا ويردون، عفوا ويردون الحق، لأنهم أهل جبروت وكبرياء، أهل ظلم والعياذ بالله. هؤلاء أصحاب النار، أصحاب النار. أما الجنة فقالت في ضعفاء الناس وفقراء الناس، يعني فهم الذين يأخذون الحق ويتبعون الحق وينقادون له، لأنه الفقير الضعيف دائما يحب أن أن أن أن أن أن يحصل على العدل، والحصول على العدل ما يكون إلا اتباع الحق، لذلك اتبع الحق. لذلك كل الأنبياء كان أتباعهم أول شيء من ضعفاء الناس. فقضى الله بينهم، فقضى بينهم، فقال للجنة للنار أنت عذابي، وللجنة أنت رحمتي. وقال تعالى من أشاء، اتبعوا الله سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار، لأنه هذا الأمر مربوط بمشيئته سبحانه وتعالى، والله لا يظلم أحد. هذه مهمة جدا نعلم أن الله لو أدخلنا جميعا النار ما ظلمنا، ولو أدخلنا جميعا الجنة فهذا كله برحمة الله سبحانه وتعالى ليس بعملنا، لأن الله ما يظلم. لكن كل أهل العلم الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة برحمته ويدخل النار بعدله، إن الله سبحانه وتعالى ما يظلم أحد. قال ولكليكما علي ملؤها، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل أن يملأ النار ويملأ الجنة، فنسأل الله العافية والسلام. ولكن هذا فيه دليل على أن الفقراء والضعفاء هم في الغالب من أهل الجنة، هم في الغالب من أهل الجنة. أما المتكبر على الحق والجبار الظالم للناس الذي قسى قلبه فهذا والعياذ بالله من أهل النار، فنسأل الله السلامة والعافية. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه berichtet, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, der Paradies oder das Paradies und das Höllenfeuer stritten sich um der Vorrang. Da sagte das Höllenfeuer, in mir sind die Tyrannen und die ungerechten Hochmütigen. Und das Paradies erwiderte, und in mir leben die Armen und die zu Unrecht Verurteilten. Da fehlt Allah sein Urteil unter ihnen und sprach, du bist das Paradies, meine Barmherzigkeit. Durch dich erweise ich meine Gnade, wem ich will. Und du bist das Höllenfeuer, meine Strafe. Mit dir strafe ich, wen ich will. Und es obliegt mir, euch beiden gegenüber, euch randvoll zu machen. Das ist in Sahih Muslim, das Hadith überliefert. Natürlich die Frage, die wichtig hier ist, man wird sofort uns die Frage stellen, Paradiesgarten und Höllenfeuer, die sprechen. Die sind keine Lebewesen, damit sie reden. Wir haben sie hier gesprochen. Die Antwort ist ja, erstmal dies ist uns verborgen. Das wird uns ist verborgen, wie die Art und Weise ist. Und als Erklärung dafür, am letzten Tag werden die Hände von den Menschen und werden ihre Füße oder Beine und ihre Häute werden auch sprechen. Und sie werden bezeugen, was der Mensch gemacht hat. Und die Frage ist, wie werden die Hände sprechen und so weiter? Dann die Antwort, wir sind doch aus Ton, aus Erde und Allah hat uns zu sprechen gebracht, also wir können sprechen. Derjenige, der uns diese Sprache beigebracht hat und der alles erschaffen hat und der über alles verfügt, kann auch das machen, dass das Höllenfeuer und das Paradiesgarten oder das der Paradiesgarten am letzten Tag sprechen, streiten. Es wird sich streiten, welcher Rang, was ist besser, Hölle oder Paradies. Aber es gibt nicht besser hier. Allah subhanahu wa ta'ala hat das erklärt. Die Hölle ist bestimmt für diejenigen, die schlecht sind, die Tyrannen waren und diejenigen, die überheblich waren, hochmütig waren. Das heißt, sie haben die Wahrheit nicht angenommen und sie waren schlecht zu den Leuten, sie waren ungerecht zu den Leuten. Das sind die Leute, die in die Hölle gehen. Aber das Paradies, da gibt es die Schwachen und die zu Unrecht Verurteilten. Die Schwachen und die zu Unrecht Verurteilten, die kommen ins Paradies. Das heißt nicht jetzt jeder, sondern diejenigen auch, die die Basis des Glaubens haben. Wenn sie an Allah subhanahu wa ta'ala glauben und wenn sie natürlich die Bedingungen dafür gebracht haben in ihrem Leben, dass sie ins Paradies kommen und die waren schwache Leute, zu Unrecht verurteilte Leute, diese Leute werden eher ins Paradies kommen. Aber diejenigen, die ungerecht waren und zu Unrecht gehandelt haben in diesem Leben, die daran waren, diese Leute, die werden in die Hölle kommen, wal-iyadu billah. Und Allah hat versprochen, dass beide voll werden. Und hier sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wen ich will. Das heißt, Allah bringt, wen er will, ins Paradies oder wen er will, in die Hölle. Weil Allah gerecht ist. Und man darf nicht zweifeln an die Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb sagen die Gelehrten des Islam, wenn Allah uns alle in die Hölle bringt, das heißt nicht, dass Allah ungerecht ist, sondern wir verdienen das. Und wenn Allah uns ins Paradies bringt, das heißt, Allah hat uns Barmherzigkeit erwiesen und Gnade erwiesen, weil es durch unsere Taten allein nicht genug wird, dass wir ins Paradies kommen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies bringt. Wir haben keine Garantie übrigens. Wir haben keine Garantie, dass wir sagen, ja, nur Muslim, dann Garantie Paradies. Allah weiß, es kann sein auch, dass viele Muslime ins Höllenfeuer kommen, weil sie nicht richtig gehandelt haben. Aber wenn man die Basis nicht hat, und das ist Glaubensbekenntnis, la ilaha illallah, dann wird das sehr gefährlich für diese Person sein, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, qad, إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة جناح بعوضة كم وزنه الرجل كان سين بلاتس إندن كم تونس Wenn man müde wird, dann könnte man seinen Platz ändern, oder seine Sitzart ändern, dann wird man nicht schlafen. Ja. Ja. Und Abi Hurairah radiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: "Innahu la yati ar-rajul as-samin al-'azim yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allahi, la yazinu 'inda Allahi janaha wa'udha." Muttafaqun عليه. بارك الله فيكم في هذا الحديث أولا إثبات الوزن يوم القيامة. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن فالوزن يوزن الإنسان وأعمال الإنسان وكل شيء. فهذا الرجل السمين السمين الكبير الضخم يؤتى يوم القيامة به فلا يزن في الميزان جناح بعوضة. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا الإنسان والعياذ بالله ما أتى بشرط قبول الأعمال عنده، ما أتى بالتوحيد الصحيح، وكان متكبرا، وكان والعياذ بالله مرائيا، يعني يرائي متكبر، وما عنده شرط قبول الأعمال. فلذلك ما يزن عند الله مثل جناح بعوضة. فليست القضية لا يغرك المظهر ولا الشكل ولا الكبر ولا الطول، إنما الأصل هو في الأعمال. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه الخليفة، da sie gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte: Am Tag des Gerichtes wird ein großer fetter Mann vor Allah stehen, doch wird er in der Waagschale Gottes nicht einmal so viel wie der Flügel einer Mücke wiegen. Das war Bukhari und Muslim überliefert. Überlegt euch, ein Mann groß, dick, fett, das wird getan in der Waagschale, und ein Flügel einer Mücke. Flügel einer Mücke ist schwerer als die Person. Was bedeutet das eigentlich? Deshalb eine Sache: Manche sagen, die Muslime verstehen den Koran und die Sünde wortwörtlich. Das stimmt nicht, das ist gelogen. Wir verstehen das nicht wortwörtlich. Hätten wir das wortwörtlich verstanden, was würden wir hier erklären? Keiner will das verstehen. Das heißt, am letzten Tag wird ein Wiege, es gibt eine Waagschale. Und das wird alles gewogen. Die Person, die Taten, alles wird gewogen am letzten Tag. Und diese Waagschalen, die sind zwei Waagschalen, und das wird die Person drin gewogen. Was die Person von Taten, natürlich die Taten werden gewogen. Deshalb sagt zum Beispiel der Prophet Muhammad sallam: Es gibt bestimmte Wörter oder bestimmte Handlungen, die mehr wiegen in der Waagschale als andere Taten oder Handlungen. Und überleg dir jetzt, eine Person fett, groß und dick, der wird in der Waagschale getan, und Flügel einer Mücke. Wie viel wiegt Flügel einer Mücke? Denke ich gar nicht, ja? Flügel einer Mücke wiegt gar nicht. Das ist wie Staub. Und das wird so, dass diese Person in der Waagschale nicht mehr wiegt als Flügel einer Mücke. Was bedeutet das? Was bedeutet die Handlungen, die diese Person gebracht hat im Leben? Die waren nicht richtig, oder die waren mit Arroganz, oder die waren nicht vor Allah rein, oder die Person hat die Bedingung, dass Allah von ihm annimmt und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Gabe gibt, die Bedingungen waren nicht da. Deshalb, man sollte sich diese Frage stellen: Wie werde ich am letzten Tag meine Taten, wie werden sie wiegen am letzten Tag, wenn es gewogen wird? Und hier, das hat mit unserem Thema zu tun. Das heißt, man sollte nicht die Menschen an ihr Aussehen anmessen. Oder wie sie groß sind und dick sind oder dünn sind. Nein. Sondern anhand ihrer Handlungen. Ihre Handlungen. Wenn man gut handelt, dann ist man gut. Wenn man schlecht handelt, dann ist man schlecht. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala am letzten Tag wird alles gewogen, und es gibt einen Gerichtstermin, Und derjenige, der gewinnt, ist derjenige, der richtig hier in diesem Leben gehandelt hat. Aber derjenige, der das nicht gemacht hat, wird alles am letzten Tag verlieren. وعن أبي هريرة كذلك أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم متفق عليه تقم المسجد أي تكنس المسجد ومن القمامة يعني من الكناسة آذنتموني أي أعلمتموني. القصة مشهورة بارك الله فيكم في المرأة السوداء التي كانت تنظف في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فماتت وكان ذلك في الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائم فالصحابة ما وجدوا أمرها شيء كثير بحيث أنه من أجلها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوقظوه قالوا خلاص نحن نصلي عليها وخلاص فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنها فقال له دفنها فقال ألا آذنتموني فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة فلعل الله ينور قبرها بصلاتي عليها وهذا فيه فضل لهذه المرأة وتزكية لهذه المرأة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها وفيه كذلك بارك الله فيكم أن الإنسان الضعيف شوفوا التزكية للإنسان الضعيف وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يميز لأنه فلان غني يعامل معاملة على الفلان الفقير وإنما كان الأمر هو من يعمل لله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفيه جواز أن تنظف المرأة المسجد وطبعا فيه خلاف كبير هذا الحديث بالنسبة لصلاة الغائب بالنسبة لصلاة الغائب فمن قائل أن صلاة الغائب تجوز ومن قائل أنها لا تجوز إلا في حال إذا ما صلي على الميت كما أما هنا فقال أهل العلم بعض أهل العلم يرى أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل عن غيره أو أن الصحابة فعلوا مثل هذا الأمر فسبحان الله أبو هريرة überliefert auch eine schwarze Frau oder ein Junge für die Abfall Abu Huraira berichtet, dass eine schwarze Frau oder ein Junge für die Abfallbeseitigung in der Moschee sorgte. Eines Tages vermisste ihn oder sie, der Prophet sallam, und er fragte nach ihm oder ihr. Man sagte zu ihm, er oder sie sei gestorben. Er sagte, warum hat man mir nicht Bescheid gesagt? Als die Anwesenden staunten, da sie diese Person geringschätzten, sagte er, nun zeigt mir das Grab der oder des Verstorbenen. Als man ihm das Grab zeigte, sprach er, der hat gebetet und er sagte, diese Gräber sind voll Dunkelheit für ihre Insassen. Und Allah erleuchtet sie für ihre Bewohner durch meine Gebete für sie. Das ist eine sehr schöne Überlieferung übrigens. Das hat auch mit vielen Themen das bei mir. Das hat mit vielen Themen bei mir Das hat mit vielen Themen zu tun, Barakallahu fikum, und zwar erstmal, schaut mal, wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Er hat nach seinen Gefährten gefragt. Er hat nach den Leuten gefragt, wo ist der Mann, wo ist die Frau? Und die Geschichte ist eigentlich bekannt. Es gab eine Frau, die in der Moschee gearbeitet hat, indem sie, und die hat auch dort in der Moschee geschlafen, und sie hat die Moschee sauber gemacht, sauber gehalten. Das wird, die war sozusagen in unserer Zeit, sagt man, Reinigungskraft. Und diese Frau war eine schwarze Frau, und die war immer in der Moschee. Und sie starb. Und das war dunkel, das war in der Nacht. Und die Gefährtin von unserem Propheten haben gesagt, der Prophet schläft oder der ist beschäftigt, wir lassen ihn. Ich meine, diese Frau ist eine, irgendeine Frau, die sauber macht. Die haben sie nicht so geschätzt, diese Frau. Der Prophet hat ist wach geworden, der hat gefragt, wo ist diese Frau? Hat man ihm gesagt, sie ist gestorben, wir haben sie bestattet. Also, wieso hat sie mir nicht gesagt? Da haben sie gesagt, wir wollten nicht, dass wir dich stören. Der Prophet sagte, wo ist ihr Grab? Und er ist zu ihrem Grab gegangen und er hat dort Leichnam Gebet verrichtet. Nochmal. Allein. Für sie. Und dann sagt er, die Gräber, die sind voll Dunkelheit. Wenn ich aber bete, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala das erleuchten. Und deshalb ist es, das hat viele hier Bedeutungen. Natürlich unser Thema ist die Schwachen. Schaut mal, diese Frau, die war nur irgendeine Frau, die, man kennt auch ihren Namen nicht. Irgendeine Frau, da hat man sie nicht so viel geschätzt, ja. Der hat sauber gemacht in der Moschee. Aber als sie starb, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam persönlich hat das Gebet nachgeholt, obwohl die Leute gebetet haben. Der Prophet hat das persönlich gemacht. Und hier haben wir dann ein Thema, was wichtig ist. Und zwar, darf man Leichnamgebet nachholen, wenn man einmal schon gebetet hat? Manche Gelehrten sagen ja. Und die nehmen das als Beweis hier. Die nehmen das als Beweis hier. Sagen, aha, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, diese Frau wurde, war gestorben, die Sahaba, die Gefährten vom Propheten, sie haben schon gebetet. Und der Prophet hat das nochmal gebetet. Einige Gelehrten sagen, das ist der Beweis, man darf nochmal, drei, viermal oder irgendwo das Leichnamgebet nachholen von einer anderen Gruppe. Und das nennt man Salat al-Ghaib. Das würde das Leichnamgebet für eine Person, die unanwesend ist, abwesend ist. Also die Person ist nicht da. Angenommen, stirbt eine Person in Afrika und wir beten für ihn hier Leichnamgebet. Manche Gelehrten sagen, das geht. Das ist Aussage 1. Die anderen Gelehrten, und die nehmen genau diese Überlieferung als Beweis. Die anderen Gelehrten sagen, nein, das geht nicht. Solange man für die Person gebetet hat, dann gibt es nicht, dass man Abwesenheitsgebet macht. Salat al-Ghaib nennt man das. Da, und was sagen Sie, wie nehmen Sie Stellung zu diesem Thema? Sagen, das ist eine spezifische Handlung, die vom Propheten Muhammad s.a.w. durchgeführt worden ist, weil es nicht bekannt ist, dass danach die Sahaba sowas praktiziert haben. Deshalb sagen sie, das war spezifisch. Das war speziell, dass der Prophet für diese Frau gebetet hat. Und das ist, wallahu alam, die richtige Ansicht. Aber wenn kein Leichnamgebet für einen Moslem verrichtet worden ist, dann kann man in Abwesenheit auch verrichten. Angenommen, ein Moslem stirbt und er wird begraben und keiner hat für ihn Leichnamgebet gebetet, dann können wir das hier zum Beispiel in der Moschee machen, wenn auch wir wollen. Zum Beispiel sein Grab ist in der Nähe. Wir können zum Grab gehen und vor Grab Leichnamgebet verrichten. Obwohl auf dem Friedhof das Gebet verboten ist. Aber hier ist eine Ausnahme. Also das ist die Regel, das ist als Ausnahmeregel. Wenn kein Leichnamgebet verrichtet wird, dann kann man das auf dem Friedhof auch das machen. Und das sind bestimmte Sachen, die man lernen sollte. Und das ist der Beweis auch, dass wir Muslime sozusagen nicht fanatisch sind für eine Ansicht oder für eine Meinung, sondern unsere Gelehrten, die hatten auch von früher verschiedene Ansichten zu bestimmten Themen gehabt. Und wir können das akzeptieren, solange man das mit Belegen spricht, solange man mit Beweisen argumentiert. Aber nicht, dass irgendjemand kommt zu uns und er holt uns etwas von der Luft oder von seinen Gedanken und er sagt uns, das ist so. Und das sollen wir akzeptieren. Nein, es geht um Religion hier. Und deshalb aber, was für uns wichtig ist aus dem Thema hier, ist, wie der Prophet sich um seine Gefährten gekümmert. Khair, inshallah, wir stoppen hier bei diesem Hadith und das nächste Mal machen wir weiter. Es gibt noch drei Hadithe. Okay, wenn ihr Fragen habt, dann bitte schön. Du musst nur nach Türkei, der Welt nach Türkei. Wir schicken dich nach Türkei, lass mich hier. Okay, auch die Brüder und Schwestern, die im Internet, wenn sie zum Thema Fragen haben, dann bitte schön. Omar hat viele Fragen, weil er die ganze Zeit geschlafen hat. Weil bitte schön, Herr Sir. Ja. Aber die Türkei akzeptiert ihn nicht, die werden sagen, das kann ich. Bitte. Wir dürfen welche sagen, das geht schon, sowas machen, ja? Diese Hadith ist auch stark, oder? Natürlich. Kann man diese Aussage nehmen? Kann man das zweite machen? In so einem Fall sagen wir, es gibt unterschiedliche Ansichten zu diesem Thema. Und du sollst natürlich eine Ansicht für dich selber wählen. Mit Beweisen natürlich. Du sollst nach den Beweisen, dann wählst du für dich selber. Und du kannst nicht sagen, die anderen sind zum Beispiel schlecht. Oder du verurteilst die anderen, weil sie deine Meinung nicht vertreten. Das geht nicht. Das bedeutet, wenn jemand auch das macht, du kannst ihm nicht sagen, nein, haram, verboten und sowas. Sagst ihm, das ist nicht von der Sunna oder das ist nicht, das war spezifisch, okay. Aber mehr nicht. In solchen Fällen im Islam, wir haben eine Regel, wenn die Gelehrten unterschiedliche Ansichten oder unterschiedliche Meinungen, jetzt ich nenne das Ansichten, unterschiedliche Ansichten oder Meinungen zu bestimmten Themen haben, da mit Beweisen, das heißt, sie haben Interpretationen zu bestimmten Belegen, zu bestimmten Argumenten aus Koran und Sunna, dann wir dürfen uns nicht, das heißt, gegenseitig etwas vornehmen, sondern sagen, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, du hast deine Ansicht, ich habe meine Ansicht und fertig. Ich sage, ich bin richtig und es kann sein, dass ich falsch bin und du bist falsch und es kann sein, dass du richtig bist. In solchen Themen, wo die Gelehrten verschiedene Interpretationen zu bestimmten Beweisen haben. Aber bei den anderen Themen nicht. Es gibt bestimmte Themen im Islam, die sind klar. Da kann man nicht sagen, wir haben zwei Meinungen. Zum Beispiel, unser Prophet ist nur ein Prophet. Wenn jemand kommt und sagt, ja, wir haben zwei Propheten im Islam, dann gibt es nicht. Aber wenn wir zu einem Thema kommen, oder zu anderen Themen im Gebet, wo die Gelehrten in diesen Themen haben die Gelehrten verschiedene Ansichten. Dann kein Problem. Chef, kann man sagen, Professor hat das gebetet, hat, weil er hat gesagt, wenn Grab ist dunkel. Ja. Und wenn er betet, dann wird das. Ja, trotzdem, das bedeutet auch, was der Prophet macht. Der Prophet ist der Führer der Umma, der Nation. Der Prophet ist unser Vorbild in der Religion. Und wenn er etwas macht, dann ist das für uns auch. Weil Allah dem Propheten offenbart die Religion und die Religion ist nicht nur für ihn. Die Religion ist für uns. Deshalb der Prophet ist unser Vorbild in Praktizierung des Islam. Außer bestimmte Themen, die spezifisch für ihn sind. Das heißt, es gibt bestimmte Themen in der Religion, die gelten nur für den Propheten. Für dich, für mich nicht. Ja, aufpassen. Aber alle anderen, und diese Sache, dass der Prophet gesagt hat, wenn ich für sie bete, dann wird das Grab erleuchtet. Ja, das gilt auch für uns. Das wird, wenn wir auch beten für die Verstorbenen, dann hoffen wir, dass Allah, und bitten wir Allah darum, dass die Gräber erleuchtet werden für sie. Also das bedeutet erleuchtern, die Gräber. Das bedeutet, das wird dort anders sein. Weil wir nicht denken, dass wenn jemand stirbt, das ist das Ende. Nein. Wenn jemand stirbt bei uns, das ist Anfang der Ewigkeit. Sterben ist Anfang der Ewigkeit. Bei den anderen, Sterben ist Ende. Nein. sterben ist Ende des diesseitigen Lebens. Ja, das stimmt. Aber das ist nicht das Ende. Weil nach dem Sterben, du kommst in ein Grab. Und in diesem Grab wird dein Grab entweder Paradiesgarten werden oder ein Loch von den Löchern der Hölle. Und danach wird ins Horn geblasen und da werden alle Menschen vor Allah stehen und dann wird Allah mit uns abrechnen und dann gibt es Leute, die ins Paradies gehen oder Leute in die Hölle. Und danach gibt es die Ewigkeit. Entweder ewig im Paradies oder ewig in der Hölle. Und dann ist es abgeschlossen. Es gibt nicht mehr. Deshalb für uns Sterben ist Anfang der Ewigkeit und nicht das Ende. Das ist sehr wichtig. Deshalb, was der Prophet macht, dann will das auch für uns. So, Al-Jayyidah, يقول, طيب, لو قال واحد أنا أصلي, النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم من أجل أن تنور قبورهم. فماذا بالنسبة لنا؟ نفس الشيء. الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمة. إلا إذا خصص. وإذا ما في دليل للتخصيص بقي عام. يعني لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا الدين هو أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعني فقط النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني يقوم بأمور الدين إلا في الحالة التي فيها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لي ولك، أما غير شيء كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه دليل الخصوصية فهو لي ولك ولجميع المسلمين. Das ist das Licht im Grab. Ja, wie ist das das Licht des Grabs und so was? Dann werden wir erfahren. Warte mal ab. Du kannst nicht wissen, was von Licht das ist. Aber das ist Licht, das wird erleuchtet, dein Grab, das wird nicht dunkel sein. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala natürlich das beschlossen hat, dass das Grab erleuchtet wird. Aber wie ist das Licht und wo und wann und wie und genau und sowas? Weil du denkst, ja, denken wir, bitte diese Dimension, dass wir nur denken an das, an dieses, ja, Grab, ein Loch und da gibt es Boden drauf. Das ist unser Denkweise, weil wir leben. Das ist in diesseitigen Leben. Aber wenn jemand stirbt, dann ist es nicht mehr die Rahmenbedingungen des diesseitigen Lebens sind nicht mehr ergeben. Wir haben ein neues Leben dann im Grab. Das ist total anders. Damit du verstehst, was gemeint wird. Ein Baby in Gebärmutter der Mutter. Ein Baby. Die Rahmenbedingungen, das Leben für ein Baby in Gebärmutter der Mutter, das ist total anders, als wenn das Baby zur Welt kommt. Deshalb überlege dir, wie ist das Baby jetzt in Gebärmutter der Mutter und wenn das Baby rauskommt. Und das ist das Gleiche. Du bist im Leben, wirst du sterben, dann hast du ein neues Leben im Grab. Danach wirst du wieder auferweckt und dann hast du ein neues Leben, das ist die Ewigkeit. Entweder im Paradies oder in der Hölle. Das heißt, ein Muslim hat drei Welten oder drei Lebensarten. Ein Lebensart in dieser Welt, ein Lebensart in dieser Barzach-Welt, das wird Leben des Spalt. Du bist so Spalt oder ein Intervall zwischen zwei Leben. Hast du hier Leben und dann dort Leben und hier dazwischen bist du im Grab. Da gibt es auch hier so bestimmte Regeln, und bestimmte Achten, wie man lebt. Und dann hier, von hier, dann ist das ewige Leben. Wie genau? Das ist uns verborgen. Und wenn ich dir von etwas erzähle, was ich nicht weiß, das ist nicht gut. Dass man etwas, sozusagen Spekulationen über etwas, was wir nicht kennen, geht nicht. Na. Ja. Allein. Und deshalb sagen die Gelehrten spezifisch. Weil der Prophet den anderen nicht gesagt hat, kommt und betet mit. Es gab vielleicht auch andere, die nicht gebetet haben. Aber er hat ihnen nicht gesagt, alle. Also. Allahu a'lam. Stärker für mich. Stärker für mich, aber für die anderen, natürlich jeder muss hier forschen und das für sich selber bestimmen. Also du kannst nicht sagen, bei den anderen und sowas. Natürlich, ich vertrete die Ansicht, mit Sicherheit, ich vertrete die Ansicht, bei mir ist klar, wenn Leichnamgebet, Totengebet verrichtet wird, dann einmal. Fertig. Aber diese Sache, dass man in 20 Ländern Leichnamgebet verrichtet und sowas, vertrete ich nicht. Zum Beispiel, wenn meine Frau stirbt, ja, und Leute haben sie gegraben, und ich komme dann nach Hause, ja, und dann gehe ich auf ihre Grab und denke, ich für sie extra. Dann kann ich sagen, wenn ich bete, dann lasse ich nicht. Laut der Ansicht von den Gelehrten, die sagen, das geht, du kannst das machen. Aber laut meiner Aussage, nein. Verstehst du? Für die Gelehrten, dann kein Problem. Zum Beispiel Hanabila, einige von Shafi'iyya, einige von Ahnaf und so sagen, kein Problem. Weil du nicht gebetet hast, dann betest du vor dem Grab. Aber darf ich so sagen, ich bin kein Problem? Ja, du kannst das sagen, weil du, wenn du davon ausgehst, dass das spezifisch ist für den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Das ist Salah al-Ghaib. Unser Gast, hast du Fragen? Ja, sehr interessant. Also neu, muss man kennenlernen. Und Fragen und nicht, müsste das mal verstehen. Ja, das sind spezifische Sachen vielleicht, was du nicht kennst. Ja, wir reden über Leichnam, Gebet und sowas. Das sind bestimmte Sachen, die ein Muslim erstmal lernen muss. Ja, aber allgemein zu Islam, hast du Fragen? Ich habe viel zu Internet gelernt und die Säule etc.